Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo und dem Archimedes von Arrakis, dem Sawmaniac. Dem Archimedes von Arrakis. Ach, geht das jetzt los? Fängst du jetzt an, mir Titel zu verleihen hier oder was? Jedes Mal. Okay. Solange bis uns die Zuhörer sagen, ich soll das sein lassen. Ja, wunderbar. Nur schön, dass du mich gar nicht rausbringst mit sowas. Nee, heute geht es um ein, ja, auch geekiges Thema, und zwar um Raumschiffmodelle. Oh ja. Star Trek Raumschiffmodelle. Oh ja. Ja, und ich meine nicht die, die man im Fernsehen sehen kann, das wäre ja einfach. Wir sind ja Geeks, wir haben die doch ganz bestimmt mal als, Plastikmodelle gebaut. Ja. Also ich jedenfalls. Ich auch. Du auch. Welches hast du denn gebaut? Die Enterprise A. Die Enterprise A, also die richtig Enterprise die A. mit dem, genau, die 60er Jahre, nee, Moment, die A ist doch die aus Star Trek 4? Ja. Ende Star Trek 4 ja, kam die, genau, glaube ich, ne? Genau, also hab schon ich, moderner ich, aussehend, aber eben nicht die... Genau, also das ist die, die Variante ab dem Ende von Star Trek 4. Mhm. Habe ich damals gebaut, war als Bausatz von EMT, glaube ich, ist die Firma. Keine Ahnung. Ja. Habe ich damals, ich glaube, ich habe den Karton noch irgendwo zu Hause und das Modell auch. Boah, wie du das alles noch hast. Aber ich habe irgendwie den Karton noch zu Hause, noch schön mit dem Voyage Home. Da war eine schöne Zeichnung. Hm. War ein toll gemachter Karton. Okay. Hm? Ja, ich habe bei Revell-Modellen manchmal leider die Angewohnheit, ich baue die dann irgendwann und freue mich auch wahnsinnig darüber, aber ich behalte sie dann manchmal nicht besonders lange und irgendwie gehen die dann verschütt. Also ich habe tatsächlich in meiner Ich liebe Star Trek Phase und ich wohne auf der Enterprise Phase in den 90ern, habe ich eine Defiant gebaut, mhm, aus Deep Space Nine. Ja. Aber nicht mit Anmalen oder so, sondern nee, ich habe die einfach gebaut. Ach so. Und deswegen sah die auch nicht so toll aus. Wahrscheinlich habe ich sie deswegen irgendwann weggeworfen. Ich, mhm, habe auch eine Enterprise E gebaut. Für, mhm, mich das Lieblingsmodell. Das ist halt einfach, ich mag die Enterprise E einfach vom Design her am liebsten. Dann habe ich vor gar nicht so langer Zeit mal eine Into Darkness Enterprise gebaut. Ah ja. Also Kelvin. Ja. Ja, das die böse, böse Kelvin-Timeline. Ich glaube, das war's schon. So viel ist es gar nicht. Ich bin jetzt selber entsetzt. Aber doch, Moment, ich habe mal eine Voyager gebaut. Habe ich auch mal gebaut. Okay. Aber ich habe dann einmal versucht, die Warp-Antriebe nach oben zu knicken. Die, mhm, sind dann abgebrochen. Dann habe ich sie weggeworfen. Ich weiß aber, warum kann die ihre Warp-Antriebe hochklappen, bevor sie auf Warp geht? Was soll das bringen? Weil es ein schöner Effekt ist. Ja, aber es ist doch eigentlich, weil ich meine, das ist doch, möchte ich das, dass ich lass uns aus Sicherheitsgründen die Warp-Antriebe dichter an das Schiff heranbringen, indem wir die Warp-Gondeln hochklappen. Ja, vor allem das, was ja eigentlich die größte Struktur Problematik hat, ne? Also wo halt wirklich was halten muss. Das versehe ich mit einem Scharnier? Ja, weil logisch ist. Weil jeder, der schon mal so Modelle gebaut hat und sowas weiß, bewegliche Teile sind immer super, passt immer prima. Das sind die am allerbesten halten. Ja. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie eine bewegliche Tür oder irgendwas oder die ganz so dünne Spiegel zum Beispiel, ja, irgendwie. Also ja, ja. Ich meine, das Problem hatte, sag ich mal, der erste Bausatz, den ich hatte, den hatte ich noch vor der Enterprise A. Okay. Das war mal so ein Dreier-Set. Da war die Enterprise aus der Original Series drin. Oh, cool. In D7 und der originale Bird of Prey. Hm. Also nicht die Bounty. Nee. Okay. Und also der romulanische Bird of Prey war das. Ach, der wo oben dann auch aus irgendeinem Grund ein Raubvogel draufgemalt ist. Damit man ich finde genau es interessant, sieht, dass die Romulaner dieselben Wildvögel hatten wie wir. Also, ja. Oder haben werden, genau, wie wir. Genau, ja. Ja, also so, solche Raubvögel sind international und auch intergalaktisch. Intergalaktisch. Genau. Also, das war nochmal so ein Satz, den hatte ich auch. Das war so der erste. Das war eigentlich ganz gut, weil da hatte man so alle drei. So alle drei klassischen Fraktionen, das ließ sich auch so ein bisschen schön dekorieren, mhm, sage ich jetzt mal, so ein bisschen anordnen. Das war ganz gut, ja. Ja, ich weiß auch nicht warum, also irgendwann werden mir die Modelle dann zu sperrig, dann räume ich sie weg. Auch die Kelvin Enterprise, die habe ich irgendwie weggeräumt, aber die ist so schlecht weggeräumt, die werde ich wahrscheinlich wegwerfen. Mhm. Ja. Also meine selbstgedruckten 3D-Modelle, die behandle ich deutlich pfleglicher. Die gibt es aber auch noch nicht so lange. Und die sind auch ein bisschen massiver. Ich sag mal so, die Enterprise und so, es sind ja auch nicht unbedingt die handlichsten. Das ist wahr. Ja, also ich sage jetzt mal mit den Warp-Gondeln und so, an den Pylonen so zu den Seiten weg und so. Oder ich sag mal, wenn das Modell jetzt eine Größe hat, weil zum Beispiel ein Bausatz, den ich selber immer mal so auf dem Zettel hatte, den ich dann aber am Ende dann nicht gebaut habe, war zum Beispiel sowas wie Enterprise D. Und die Primärsektion, die ist einfach riesig. Ja, ich habe die vor allen Dingen, die habe ich als Mini, dieses Eagle Moss, das kam ja in Ausgabe 1, kam das ja für drei Pfund in England raus. Und ich wollte ich habe mir halt nur das geholt. Aber das sind halt so diese Sammlerdinge. Es gab ja lange, lange Zeit eigentlich sehr, sehr coole Modelle. Das ist ja so diese andere Schiene. Bau deinen eigenen DeLorean, bau deinen eigenen R2-D2, bau deinen eigenen, ich habe keine Ahnung, Todesstern, Millennium Falcon, da gibt es ja alle möglichen. Die Modelle sind auch sehr, sehr geil. Allerdings nicht so wie jetzt zum Beispiel ein Revell-Modell oder ein Tamiya-Modell. Es gibt ja so viele Anbieter. Wir werden nicht gesponsert, falls uns jemand sponsern möchte. Das hätte ich da nichts gegen. Weil die sind ja teilweise zusammensteckbar und zusammenschraubbar, diese Dinger. Wenn sie fertig sind, sind die absolut klasse, weil die halt wirklich mit allem Schnick, Schnack, Schnuck versehen sind. Gut, wenn man zusammenzählt, kosten sie aber auch 1.100 Euro. Ja, das ist einfach der Punkt. Das ist wie diese Polar Lights Variante von der Enterprise, wo du also dann die LEDs, die ganze Beleuchtung, wo dann alle Fenster leuchten oder so. Also ich habe ja, sieht super aus, wenn man es hat, aber es ist ja, wie bei den allermeisten Geeks, ist einfach das Problem, ist kein Platz. Ne? Ja, oder sie verzetteln sich so brutal, auch wenn es jetzt kein Star Trek ist, das ist tatsächlich Star Wars. Ich habe da mal einen Sternzerstörer angefangen. Da habe ich mit einem Dremel, so einem Mini-Bohrer-Aufsatz, ganz, ganz viele kleine Löcher reingebohrt, also überall, wo Fenster sein sollen. Die Löcher habe ich dann mit Leim und Lichtleiter habe ich da drin verlegt, an LEDs an. Das sieht auch geil aus, aber es ist dermaßen ausgeufert, dass ich halt irgendwann, nachdem ich wochenlang halt damit verbracht habe, jedes einzelne dieser Fenster liegt immer noch komplett nicht fertig im Schrank. Ja, sowas sind Langzeitprojekte. Ja. Das ist einfach schön. Man kann es ja auch... Hin und wieder kommt dann der Herr Watchman und fragt, na, wie sieht's denn aus, weil er genau weiß, ich habe nichts dran getan. Ja, und dann hört man irgendwann auf zu fragen, weil es so das Gespräch belastet. Ein wenig, ja. Wenn der so die peinliche Stille hinterher einsetzt. Aber ich meine, das ist das Schöne, man kann es immer wieder aufnehmen, wenn man jetzt sagt, komm, bin ich mal von abgekommen oder so. Ja, klar. Aber ich meine, das war zum Beispiel so ein Punkt, wenn man jetzt guckt bei Star Trek. Wobei ich das natürlich auch nicht gekauft habe. So. Ne? Also ich bin hingegangen und habe mir halt bei Völkner war das, glaube ich, dieses, weil man kriegt dieses, wenn man sich irgendwelche Fertigsets kauft, mit so, da zahlt man sich ja blöd und kaputt dran. Da bin ich halt einfach mit dem Arduino hingegangen, habe ein paar LEDs programmiert und ich glaube, ich habe sogar ein Soundchip mit dem Soundtrack zu Das Imperium schlägt zurück gemacht. Also wenn das Ding mal fertig ist, dann kann das alles Mögliche. Ja. Wahrscheinlich kann es dann auch meinen Abwasch machen, aber ich habe keine Ahnung. Aber aussehen tut es halt geil, aber bis es halt dann irgendwann fertig ist. Ja, ich meine, es ist ja auf der einen Seite immer so eine Sache. Ich sag mal, einen Bausatz zu kaufen ist eine Sache, ganz klar. Den dann zu machen ist eine zweite und ihn da, sag ich mal, sich dann noch was zu überlegen, wie man das stellen möchte oder ob man es hängen möchte und so weiter. Das ist nochmal so was Drittes. Ich finde das nur, was ich zum Beispiel, wenn man sich das nur so vor Augen hält, was ich ein bisschen schade finde, weil du diese andere Edition angesprochen hast, an unterschiedlichen Raumschiffmodellen rein grundsätzlich in Star Trek mangelt es nicht. Aber was ein Modell setzen kann man das aber. Genau. Ja. Ne? Weil wie oft kann man sich die klassische Enterprise schon bauen und sagen, okay, ist jetzt nicht 1701, sondern die anderen. Ich habe gerade, deswegen stocke ich gerade so ein bisschen, aber auch das ist halt jetzt auch hier Polar Lights. Das ist tatsächlich die 1701 Enterprise, aber die aus Discovery. Ja. Genau, das ist gut, ich meine, aber das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt auch, also ich kenne Polarlight selber so gar nicht, aber die haben wohl ein paar Sachen rausgebracht. Was ist das? Ach, das ist nochmal das Light Kit, das kostet dann nochmal 99 genau, Euro. Das ist genau das, was ich meinte. Genau, ne, das ist das, was ich auch mal überlegt hatte, ja, für die Movie Enterprise. Ja. Aber das macht das, ja, das habe ich dann doch nicht gemacht. Ja. Ja. Also es ist ganz nett, kriegt man alles bei Amazon, aber ja. Ja, ich meine, wenn man jetzt guckt, also gerade durch Discovery sind da ja noch eine ganze Reihe Sachen noch dazugekommen. Ja, und ich sag mal jetzt mal rein grundsätzlich. Ich meine, es gibt Sachen im Geekdom, die sind deutlich teurer, sage ich jetzt mal. Oh ja. Aber was so Plastikmodellbausätze angeht, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zeit davon so ein bisschen vorbei ist. Das habe ich auch, also wenn ich jetzt hier, wo in der Stadt, wo ich jetzt wohne, Kaufhof hatte mal welche, dann hat Kaufhof das abgestoßen, dieses Sortiment. Online gibt es das, glaube ich, noch, aber in dem Kaufhof selber war es nicht mehr. Mhm. Und ein Spielzeugladen, aber auch da wird es immer weniger. Ja. Ja, das ist das Problem. Also die Frage ist immer dabei mit den Vertriebswegen, wie du richtig sagst. Ja. Das ist ja quasi der Witz, wenn man jetzt sich das anschaut. Ich kenne es auch so, dass es, sage ich mal, dann war es noch in den Läden, die auch Modelleisenbahn hatten, zum Beispiel. Nur die werden auch immer weniger, weil das Thema geht auch teilweise jetzt zurück oder geht zurück, ganz klar. Spielzeugläden geht auch massiv zurück. Da ist sie, also ich sage jetzt mal, mittlerweile bist du im großen Supermarkt, also in diesen jetzt nicht Real oder was meinst du? Genau, ne? Ja, aber da gibt's aber auch keine Modelle mehr. Gab's früher mal? Aber gab's früher Modelle mal? Also es ist teilweise, es ist schon schwierig. Ich weiß nicht, ob die Zeit so vorbei ist. Ich glaube, sie müssen sich ein bisschen anders aufstellen. Ja. Also ich bin jetzt bei auf der Revell-Seite gerade. Und ich sehe, die Into Darkness Enterprise, dann die TOS Enterprise und die Voyager. Ja. Das war's. Und bei Star Wars sieht es ähnlich düster aus. Also bei Star Trek ist das tatsächlich alles, so wie ich das hier sehe. Ja, bei Star Trek war es das. Bei Star Wars sieht es aber auch nicht so gut aus. Es gibt einmal diese Bandai-Dinger. Mhm. Da gibt es natürlich diesen Perfect Rate, Mega Millennium, aber dann gibt es halt hauptsächlich diese kleinen Dinger. Es gibt diese Bandai Series, aber die steckt man ohne zu kleben zusammen. Ja. Das ist kein Modellbau. Ich glaube, es gab mal so eine Master Series. Greiffahrzeuge, neue Maßstäbe, bla bla bla. Ja, aber in dieser Master Series gibt es irgendwie keine Sachen. Episode 4 bis 5. Also es ist halt sehr, sehr schwierig, wirklich große Sachen zu kriegen. Das sind ganz, ganz, ganz, ganz oft irgendwelche Mikromodelle, die man wirklich in 3 Minuten zusammengesteckt hat. Oder halt hier diesen großen Sternzerstörer, Maß 1 zu 27.000. 2.700. Oh, 2.700. 27.000 wäre noch ein bisschen klein, ne? Ja. Das ist, glaube ich, der, den ich habe. Mhm. Ja, aber dass man mal so ein Level 4 hat, ist halt selten. Und es ist halt, also bei Star Trek ist es meistens dann nur die Enterprise, wenn man Glück hat, noch die Voyager. Oder ich würde sagen, wenn man Pech hat, die Voyager. Aber wenn ich zum Beispiel so ein Deep Space Nine haben möchte, dann kann ich es vergessen. Also ich kann wahrscheinlich Star Trek-Modelle und dann irgendwo mich durch Amazon komplett durchsuchen und dann irgendwelche Japan-Importe besorgen. Ja. Das gibt's halt immer, aber ja, das Problem ist natürlich, dass man diese Modelle, die sind da nicht exklusiv. Ja. Na, also man kann es ja als Fertigmodell in der Sammleredition ohne großen Aufwand kann man sich das eben kaufen. Ne? Wir haben diese Eagle Moss Kollektion angesprochen, die wirklich, ich glaube, dass das aktuell war jetzt beworben, dass sie schon die Modelle aus der dritten Staffel von Discovery. Ach, haben die schon? Ja, Moment, irgendwie. Hier bei Star Trek Universe. Na, also da wird ja, das sind aber diese kleinen Fertigdinger, ne? Genau. Nur da bekommst du natürlich auf den, weil wir sagten, ne, Platzproblem bei den Geeks, da bekommst du natürlich auf kleinen Raum, kriegst du da mehr unter. Mich würde natürlich interessieren, wie sie die Discovery aus der dritten Staffel machen. Ja. Weil die Warp-Gondeln sind nicht verbunden. Machen die das dann mit transparenten Teilen oder was? Sieht man auf der Seite leider nicht. Sieht man jetzt auf der Seite noch nicht, haben sie vielleicht auch selber noch nicht komplett endgültig beschlossen, aber ich sag mal, könnte sein. Oh, lustigerweise, sie haben es aufgegeben, weil ich habe ja aufgehört, das zu lesen, ne? Also hier so Star Trek, Picard und so weiter. Die deutschen das Heft noch nicht mal mehr ein. Nee. Also die Zeiten sind auch irgendwie vorbei. Also ich will jetzt gar nicht rant, wir sind ja die Geek-Plätzchen und nicht die Hate-Plätzchen. Aber es ist halt ein bisschen schade, wenn man dieses Hobby halt irgendwann hat. Ich bin nicht umsonst auf 3D-Modelldruck umgestiegen. Klar, ich habe auch eine Enterprise mir da besorgt als Modell. Also es gibt Shops, wo man 3D-Modelle kaufen kann. Aber zum Beispiel jetzt bei Mandalorian eine Razor Crest oder was jetzt rausgekommen ist, ich nenne es immer die Bounty, also den Bird of Prey TNG und Kinofilm Bird of Prey. Ah. Also nicht den alten romulanischen Bird of Prey, sondern den ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber auf jeden Fall diesen ewig langen, den später diese Lurser und diese Durax-Schwestern fliegen. Stimmt. Ne, diesen Bird of Prey, den klingonischen. Ja. Gut, du hast heute mal den Gag gebracht, ne? Kannst ja ganz einfach bauen, einfach einen Stand aufstellen. Fertig. Genau. Getarnt. Stellst du den Ständer hin? Genau. Klingonischer Bird of Prey getarnt. Da muss ich aber erst den unsichtbaren Jet runternehmen. Ich meine, du kannst auch zwei Ständer machen, dann kannst du sagen, sowohl der Romulanische als auch der Klingonische, beide getarnt. Genau. Ja. Und im Hintergrund steht noch ein dritter Ständer mit der... mit der Enterprise aus gestern, heute Morgen, aus der alternativen Zukunft. Genau. Ja. Ja, und eine Enterprise, die ich mir irgendwann noch holen wollte, war das der Nuclear Carrier USS Enterprise. Ja. Ja. Das ist ein schönes Modell. Der Witz ist der, bei Revell, der Modellbausatz, der ist uralt. Ja, der wird aber immer wieder aktualisiert. Der wird immer wieder mal aktualisiert. Allerdings haben sie, Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Ich guck mal gerade hier, ob ich den irgendwo... Die haben die Zeichnung auf der Box. Das ist die, das ist noch die ganz alte. Das oder das? Ich nehm lieber, weil... Nehm lieber das ist der neuere. Das ist das neuere Modell. Das andere ist das 720. Okay. Ja, und die Illustration auf der Packung, die ist da seit Tag 1 drauf. Ja. Ja, weil ja. Als Kind habe ich den noch gebastelt. Ist das eine Phantom, die da gerade startet? Nee, noch früher, ein Skylark oder sowas. Das ist uralt, ja. Also die Enterprise, die habe ich tatsächlich als Kind habe ich die mal gebastelt. Wobei, ne, wenn dann gehst du natürlich hin und baust halt den großen, wobei ich da schon wieder. Ah nee, das ist Level 5. Also da ist schon, da sind sogar diese Edge-Teile mit drin. Mhm. Ach, wie heißt das nochmal? Diese Foto-Edge-Teile. Ja. Genau. Foto-Edge nennt sich das. Aber da bist du dann aber auch wieder schon mit 180 Bucks dabei. Ja, natürlich. Ne? Also wenn du es bei dem Revell-Shop kaufst. Ne? Also das kannst du für deutlich weniger Geld schnappen. Und das Ding ist natürlich riesengroß. Ne? Ja, wobei man da sagen muss, und das siehst du, das siehst du ja an den... Du siehst halt hier, die Ausmaße von dem Modell sind halt 850 Meter lang. 205 Meter breit und 195 Meter hoch. Ja. Na, das ist halt. Also das, und wenn ich nicht so doof wäre und es sind Millimeter. Ja. Es sind, ja gut, 850 aber, Millimeter. Mann, ich habe die ganze Zeit Meter gesagt. Ja, gut. Aber. Also 8,5 Zentimeter lang. 85 Zentimeter. 85 Zentimeter lang. Ich kann heute gar nichts. Ne? Das ist furchtbar. Jetzt sag nicht heute. Dann bin ich böse. Also 85 Zentimeter ist natürlich eine Hausnummer. Ja. Na, gut, die Breite von 20 Zentimeter geht noch, die Höhe von auch knapp 20 Zentimeter. Es ist noch handlich. Also mein Godzilla ist größer, sagen wir es mal so, aber bei dem habe ich auch schon ein Problem, wo zum Teufel ich den hinstellen soll. Ja. Der ist ja auch 98 Zentimeter, keine Ahnung, auf jeden Fall viel zu groß. Ja, es ist halt schön, aber wie gesagt, 180 Bucks und ja. Ja, ich meine, es ist eine Menge Holz. Wenn man es erstmal stehen hat, sieht das richtig klasse aus. So ist nicht. aber... Ich habe bei diesen Sachen ein umgekehrtes Problem wie bei 3D-Druck. Also bei Plastikmodellen zum Kaufen habe ich das Problem, dass ich mit Militärmodellen überhäuft werde. Also wenn ich zum Beispiel hier auf die Flugzeuge gehe bei Revell, dann alles Mögliche. Ne? Ja. Also das ist halt irrsinnig. Ich finde es gerade nicht, aber... Ja, aber Flugzeuge und Schiffe. Flugzeuge, Schiffe. Also gerade wenn es um militärische Sachen geht, ja. Panzer und so weiter. Alles Mögliche. Also so ja. Zweiter Weltkrieg ist halt sehr, sehr stark vertreten, was Flugzeuge angeht. Und genau. Aber wenn du zum Beispiel bei den Schiffen zum Beispiel, ist es auch quasi so, dass... das ist auch fast alles nur militärisch. Ja. Also das, was es zivil gibt, das sind auch so Altbausätze, die es seit Ewigkeiten gibt. Mhm. Irgendwie so der Uraltschlepper aus dem Hafen von New York oder ja. sowas. Ja. Oder der Seenotrettungskreuzer. Aber was ich halt sagen wollte, also militärische Sachen gehen, aber wenn ich so Geek-Sachen haben möchte, wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, die Discovery haben möchte, aber als großes Modell, oder ein Bird of Prey, klingonischen Bird of Prey. Oder ich möchte, keine Ahnung, die Prometheus haben oder sonst irgendwas. Dann kriege ich Probleme. Mhm. Ne? Wenn ich aber im 3D-Druck habe ich das umgekehrte Problem. Da finde ich relativ wenige Militär, vielleicht gibt es da extra Seiten für. Aber auf der Seite, wo ich halt immer drauf bin, da findest du halt fast nur Geek-Sachen. Ich mag das. Mhm. Ne? Aber Star Trek ist noch nicht so extrem vertreten, aber ich war sehr dankbar für die Enterprise und für die für den Bird of Prey. Zumal ich ja dadurch, dass ich es halt selber drucke, ich kann es skalieren, wie ich lustig bin. Ja, das ist durchaus ein Vorteil, klar. Und ich meine, ich finde es interessant, auch wenn es jetzt nicht, jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, jetzt für unseren Geek-Bereich das Geek-Thema ist. Aber ich sah zum Beispiel letztens, ich habe jetzt ein bisschen aus dem Auge verloren, von welchem Hersteller das war. Das ist auf jeden Fall eine von den bekannten Unternehmen, die für die Modelleisenbahn die Häuser machen. Okay. Und die haben mittlerweile ein Programm aufgelegt. Wenn du ein Haus haben willst, dann kannst du den... Was, Falle? Könnte sein. Auf jeden Fall kannst du denen dann die Bilder schicken ja. und die drucken dir das. Ja, ich meine, das wäre Faller gewesen. Das kann gut sein. Ja, genau, ich bin jetzt hier drauf und da hat halt die Enterprise, wenn du es so druckst, wie sie da angeboten wird, also als FDM-Druck, also nicht Resin, sondern also nicht mit diesem Harz, sondern mit der Spule und so weiter, dann ist das Ding 14,4 cm hoch, 40 cm tief, breit oder lang. Und 18,1 cm breit. Das ist noch handlich. Das kann man aber skalieren. Also ich meine, es gibt natürlich total Irre, die das Ganze dann irgendwie auf 200-300% drucken. Alles schon gesehen. Gut, ja. Ich würde sowas, also ich habe zum Beispiel den E209 gedruckt. Also es fing mit Star Trek an, aber wir schweifen. Aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Der E209, so wie ich ihn halt habe, hat halt eine Größe von 30,8 cm und Breite 27,8 und 28 cm tief. Das Ding ist groß. Ne, den sieht man hier bei mir im Regal. Das ist mir einfach zu groß gewesen. Also bin ich hingegangen und habe den auf Faktor 50 kleiner gedruckt. Ja. Und so ist er schön handlich. Ne? Ja. Er ist nur noch ein Viertel so groß, also wenn man 50%, weil ist ja in der Höhe und in der Breite und der Tiefe, dann kommt man, wenn man halt so eine Box sich denkt, kommt man ungefähr auf ein Viertel größer, wenn man 50% skaliert. Das geht. Das geht aber auch mit anderen Sachen. Ne? Also natürlich könnte man jetzt argumentieren, ja, da gehen Details verloren. Es geht aber. Man kann das alles machen. Also ich glaube, das ist auch mit so der Punkt. Natürlich kann man das in der Größe machen. Bei sowas wie dem E209 kann man tatsächlich noch diskutieren, was die Details angeht. Beim Raumschiffmodell bei der Enterprise finde ich es jetzt nicht ganz so schwierig, weil doch recht es ist nicht so ein mega detailliertes Modell. Genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, so ein Projekt, was mich immer interessiert hat, auch wie jetzt zum Beispiel noch nicht mal die. Achso, man muss dabei sagen, es ist das TOS. Also das NCC 1701 TOS-Modell. Ja, genau. so eine andere Sache, die mich immer da mal interessiert hat, war, wie jetzt zum Beispiel der neue Battlestar Galactica zum Beispiel. Hm. Da sieht das dann teilweise ein bisschen anders aus, wenn das dann zu klein wird, mit, weil da doch mit den Rippen von außen und so weiter. Na doch. Also da macht so eine Größe, die macht da schon richtig was her. Aber wie gesagt, man muss es immer stellen können. Das ist es da, wo es bei mir persönlich am Ende immer gehakt hat. Ja. Also Regal ist gut, aber ein Regal ist schnell voll. Deshalb finde ich es teilweise so schön, wenn ich irgendwelche Sachen als Geburtstagsgeschenk machen kann. Man druckt es aus, man hat Spaß am Anmalen und man gibt es anschließend weg. Ja. Das mache ich ganz gerne. Ja. Ja. Also, oder wenn man zum Beispiel auch tatsächlich einfach... Du kannst einen großen Ad 209 zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wunderbar. Ich baue dann inzwischen schon mal an. Ja. Ja. Aber das sind natürlich diese Sachen. Oder wenn man zum Beispiel einfach mal was für andere, sage ich jetzt mal, was macht. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Dass welche zum Beispiel sagten, ich hätte gerne ein Modell, aber trauen sich das nicht zu oder haben nicht nicht so die Lust, aber die hätten gerne zum Beispiel mal Enterprise in groß. Mhm. Dann habe ich auch die Sätze für andere schon mal gebastelt. Oh, okay. Ja. Einfach damit man da so ein bisschen drin bleibt, weil das... Also es gibt halt manchmal einfach auch gewisse Sachen, die klar, so ein paar Liebhaber-Dinger. Ich habe zum Beispiel diesen britischen Bus gebaut. Der steht nach wie vor im Regal, auch wenn er jetzt im Augenblick so ein bisschen in zweiter Reihe steht. Aber den werde ich auch nicht wegwerfen. Nein. Ja, bei diesem Bounty-Schiff, da ist noch so ein Mechanismus, dass man das hoch und runter klappen kann. Da bin ich manchmal beim Drucken ein bisschen skeptisch. Ja. Aber man muss einfach mal gucken, wie man das am besten ausdruckt. Ich muss ja noch die Tarnvorrichtung irgendwie skalieren. Das ist ja noch... Es ist halt immer ein Geraffel. Was für ein Modell hättest du denn gerne? Von Star Trek. Wenn du jetzt so an Star Trek denkst. So Star Trek Raumschiff. Es gab mal so eine USS Prometheus, die sah ganz geil aus. Mhm. Warte mal, ich google das mal alles, was ich jetzt hier behaupte. USS Prometheus, nein, nicht aus Alien, NX. Das Ding, das sah irgendwie nett aus. Genau, das hat so zwei Warp-Gondeln. Das sieht halt im Prinzip aus wie so ein Also es erinnert leicht an die Voyager, aber eben auch wieder nicht. Also würde mich auch nicht wundern, wenn es wie so oft bei Star Trek Serien ein Rejected Model vom Hauptschiff ist. Es hat vier Warp-Gondeln. Genau. Es hat irgendwie was. Das fand ich damals ganz schön. Weil es kann sich ja teilen, ne? Ja, ja. Es hat sich ja. Ich glaube, das kann sich drei teilen, ne? Mhm. Warte mal, wo haben wir es? Aus der Folge Flaschenpost war das, genau. Genau. Genau, kann nämlich die Untertassensektion wegmachen und quasi die andere Sektion noch. Ja. Wobei ich mich halt immer gefragt habe, ich meine, das ist ja schön, dass ihr die wichtigste Sektion, wo die kompletten Leute, die halt leben, also die Crew, die Familie und so weiter, weil das war ja in der TOS-Serie war es so, das war ja, da waren ja Familien drin. Später nicht mehr so, in TNG war es so. Was habe ich gesagt? TOS. TOS, ja, ich werf das. TNG meine ich. Next Generation. Dass man im Prinzip den Teil mit dem langsamsten Antrieb, weil die Untertassensektion, die kann ja nur Impuls. Also wenn die jetzt angegriffen werden, die können ja gar nicht abhauen. Nö. Also eigentlich müsste man ja das, was warpfähig ist, also eigentlich müssten, logischer wäre es doch, wenn die Untertassensektion quasi als Panzer wegbleibt, alles flüchtet sich in den Antrieb und die gehen auf Warp, während das andere... Wäre von der Logik her sinnvoller, oder? Ja, ja. Wäre von der Perspektive aus, ja. Aber deswegen bin ich ja auch kein Star Trek. Ich habe hier so klein. Deswegen bist du nicht der Admiral. Genau, deshalb bist du ja auch der Admiral. Ich habe hier so ein paar Bücher. War das sehr laut im Mikro? Es tut mir leid. Was? Es tut mir leid. Was? Da können wir mal gerade gucken. Ne, angefangen, also es fängt wirklich 2151 an. Ich fand tatsächlich auch die Enterprise, die es eigentlich gar nicht geben sollte, sehr, sehr ansprechend. Diese Serien-Enterprise, die Archer-Enterprise. Ach so. Weil die ist ja komplett neu erfunden worden. Also eigentlich in dem bisherigen Kanon gab es die gar nicht. Richtig. Also NX01. Genau. NX01 sieht gar nicht schlecht aus. Ne, also vielleicht auch so als Modell. Genau. Was ist das, die Reliant? Die Reliant war auch geil. Das ist auch lustig, dass ich hier auch, durch Zufall habe ich hier gerade die Botany Bay offen, blätter ganz wild in dem Buch weiter und lande ausgerechnet bei der Reliant. Ja. Was ist eigentlich aus der Reliant geworden? Man weiß es nicht. Doch, man weiß es. Also hier ist dann auch, also die Shenzhou ist halt drin. Mhm. Die Shenzhou war im Prinzip auch so ein geupdatetes NX01 Modell, finde ich. Ja, ja. Das war so ein bisschen von der Verbindung her noch. Ich finde die USS Discovery immer noch porthässlich. Das tut mir furchtbar leid, Mr. Wie hieß er nochmal? Der auch die Rolf Macquarie. Ja, gut. Es geht halt, also die Discovery geht ja zurück auf so einen alten Rolf Macquarie Enterprise Phase 2 Entwurf. Die haben sich den ja für diese Phase 2 Geschichte geholt. Ja. Und da hat er halt diesen Enterprise-Sternzerstörer entworfen. Ja. Und daraufhin haben sie halt irgendwann, Jahrzehnte später, haben sie da die Discovery draus gemacht. Der vorkam in Best of Both Worlds. Kam er vor? Echt? Ja. Das Modell kam vor, man kann ihn sehen, da ist er so halb zerstört nach der Schlacht von Wolf 359. Interessant. Mhm. Warte mal, wenn ich jetzt hier in dem Buch rumblättere, das ist nicht so gut, deswegen lege ich die Bücher wieder weg. Es sind drei Bücher. Was hättest du denn gern für ein Modell, wenn du die freie Wahl hättest? Also ich würde, was ich gerne machen würde oder was ich da machen, ja, was ich machen würde, wäre einmal tatsächlich so, mir diese Enterprise-Galerie quasi zusammenzustellen. Oh, okay. Ja. Vor allem muss ich auch sagen, so ein bisschen vom Schiff her, was immer so ein bisschen untergeht, ist C. Ja, die C war doch, stimmt, die C. Ja, geht immer so ein bisschen unter. Ja, weil die Enterprise C, die ist im Prinzip nur einmal in dieser Esther, die Besuch von der alten Enterprise, oder wie hieß das nochmal, oder die alte Enterprise, bei TNG ist sie doch vorgekommen. Genau, genau. Wo Tasha ja zurückgegangen ist und dann, ja. Genau, ja. Und wie gesagt, da ist sie einmal vorgekommen. Und ich muss sagen, ich finde das als Modell, sag mal, vom Design her, dass man sieht, diesen Übergang von B zu D, da haben sie es ganz gut eingepasst. Ja, die B, die Excelsior-Klasse fand ich nicht so schön irgendwie, ich weiß es nicht. Die Excelsior-Klasse, muss ich sagen, die hat mir gefallen, bis sie daraus Enterprise B gemacht haben. Okay. Weil da mit einmal unten, sag mal, da wurde der dann breit, bekam da diese, ich sag jetzt mal, so ein bisschen diese Stoßstangen da unten dran. Ja, da waren ja mit einmal unten diese Ausleger dran. Ach, waren die nicht immer dran? Nee, die waren nicht immer dran. Also wenn man sich das wirklich von der Excelsior anguckt, ja, das kann man sehen. NCC 2000. Ja, wenn man sich das anguckt, da ist das bei Excelsior sehr, sehr, sag ich mal, da ist das noch ziemlich elegant. Also wenn man sich die anguckt, ne, aus drei, ja, drei und dann vor allem auch eben die Excelsior und der Zulu, das ist noch relativ elegant. Aber als man dann zum Beispiel die Enterprise B sich genommen hat. Genau, und hat man daraus die Enterprise B gemacht. Und ja, das kann ich aber erklären, warum die da quasi so ein Surfbrett unten dran gemacht hat. Und zwar, das hängt mit Star Trek 6 zusammen. Ja, als am Anfang Sulu gesagt hat, dreht sie in die Welle, ja, hat sie keine so gute Figur gemacht. Und deswegen haben die jetzt bei der Enterprise B nochmal so ein Surfbrett reingemacht, damit man sie besser in die Welle reindrehen kann. Weil es im Universum nur links und rechts gibt. Ja, natürlich. Nicht oben. Es gibt nicht oben und unten. Das ist halt. Also da drunter wegzutauchen oder drüber war nicht die Option. Ich finde ja auch zum Beispiel, ich habe ein Buch gelesen, Roman, da geht es halt, also das Q-Continuum, das ist so eine Romanserie und das spielt in. Zum Beispiel, da geht es auch um die große Barriere. Mhm. Also es gibt halt zwei Barrieren. Eine, die um den Kern drumherum geht und eine, die halt eben also um die Galaxis rumgeht, um die Milchstraße rumgeht. Aber irgendwie geht die nur bandmäßig rum. Also keiner kommt irgendwie auf die Idee, einfach nach oben oder nach unten zu fliegen. Also irgendwie, also das ist aber generell, also Star Trek, die Milchstraße ist sehr, sehr zweidimensional. Ja, ja, ja. Weil, ja. Man könnte, genau, genau. Also nicht an der Stelle ein bisschen sehr simplistisch. Es sei denn, man trickst irgendwelche Leute, die aus dem 20. Jahrhundert kommen, aus. Mhm. Da kann man dann mal Aufzug spielen und einmal nach unten und dann segelt er vorbei, dann geht man wieder nach oben und dann schießt man ihn ab. Ja. Ja. Achso, Spoiler für Der Zorn des Khans, ja, übrigens. Ja. Ja. Also wie gesagt, also, was ich sehr, sehr schön, also wie gesagt, Excelsior-Klasse fand ich schön, wie gesagt, bis Enterprise B. War jetzt so als Update, ist jetzt nicht so ganz so mein Ding. Ja, man fragt sich, warum da diese Wulst, ja, da drin ist. Ja, das ist irgendwie. Ja. Vielleicht haben sie sie deswegen so reingemacht, damit sie das Original Excelsior-Modell nicht kaputt machen mussten, weil das musste ja in die Luft fliegen, damit Kirk ja wegkommt. Ja. Vielleicht lag es daran. Ich habe keine Ahnung. Es sind ja manchmal triviale Gründe, weil da musste ja der Blitz einschlagen. Ja. Ja. Ich meine, das ist natürlich mit so auch das Problem. Das ist so ein bisschen wie bei Enterprise C, kommt dann einmal vor und ist dann so mehr oder weniger direkt ein Ausfall. Ja. Also zumindest jetzt was jetzt die Präsenz beim Zuschauer angeht. Ja. Ja. So einmal gekommen und dann nie wieder was von gehört. Wie gesagt, ich finde es gerade bei der C finde ich es ein bisschen schade. Ja, weil man sieht schon, also die Triebwerke, die Idee haben man schon so ein bisschen übernommen, die Verbindung zwischen A- und B-Sektionen ist da. Der Deflektor ist allerdings noch rund. Das ist noch nicht so, auch die Untertastensektion ist noch rund. Ja. Ja, also noch nicht das Ovale, was dann später kommt. Dieses Oval bei der Enterprise D, das war ja, ich weiß es nicht. Also es hat das Ding wahnsinnig langsam optisch gemacht, fand ich. Ja. Ja, ja, das ist 80er. Das ist wirklich, das sind die 80er. Aber es war ja eh ein Kreuzfahrtschiff, von daher ist das ja vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. Ja. Wobei, wie gesagt, Enterprise D, wenn man jetzt geguckt hat, zum Beispiel jetzt dann in der computeranimierten Variante, jetzt zum Beispiel am Beginn von Picard, sah immer noch super aus. Ja, gut. Sah immer noch super aus. Ja, ja. Das war aber auch das eine der wenigen Sachen, die bei Picard super aussahen. Ja, aber gut, optisch war sie. Ja, gut, okay, ich sag mal, das, da muss ich jetzt sagen, bei den Raumschiff-Designs, die jetzt auch da sind, also die, wie gesagt, die Enterprise D fand ich, die sah super aus. Mir jetzt zum Beispiel ein Modell hinzustellen oder ein Modell zu basteln von den anderen Schiffen, noch nicht. Manchmal braucht es ein bisschen bei mir bis so bestimmte Designs, bis man sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat. Also E war zum Beispiel auch so längere Zeit nicht unbedingt mein Ding. Hier die Enterprise 1701D Alternativ-Methode-Sterntechnologie. Die halt quasi diesen Laser hatte. Ja. Aus der alternativen Zeit. Der fand ich ganz nett. Na, aus irgendeinem Grund hat man da drei Warp-Gondeln drauf gemacht, weil wissen wir ja, drei Warp-Gondeln sind besser als zwei Warp-Gondeln. Ja. Dann hätte eigentlich dieses eine Ding, es gibt noch ein Schiff, was vier Warp-Gondeln hat, das hätte ja das schnellste überhaupt sein müssen. Wir brauchen mehr Warp. Wir brauchen mehr Warp und auch mehr Power brauchen wir. Mehr Power und mehr Warp-Gondel. Ja, ja, ja. Es ist halt, also ich muss tatsächlich sagen, mir sind in der Zwischenzeit noch mehrere Modelle eingefallen, die ich mir durchaus als Druckmodelle, aber auch als Revell-Modelle wünschen würde. Ja, also die ich generell als physisches Modell mir in die Hütte stellen würde. DS9 zum Beispiel. Ja. Also oh, finde ja. ich sehr, sehr schön, einfach vom Design her. DS. Nicht DSF. DS. Ja. Ja, genau. Was ist das? Der Hyundai DS9 oder was ist das für ein Modell? Ne, warte mal. Franzose. Renault DS9 oder? Ich habe keine Ahnung. Edellimousine DS9 greift Mercedes an. Ah, ja. Keine Ahnung, verstehe ich nichts von. Oder heißt das Ding nur DS9? Ich meine aber Deep Space 9. Das ist Citroën. Citroën? Ich habe keine Ahnung. Ich habe erklärtermaßen keine Ahnung von Autos. Ich weiß, wie man sie fährt, aber das war es dann auch. Genau. Also ich finde einfach die, weiß nicht, Deep Space 9, das Ding würde ich auch beleuchten. Ja, Das hat irgendwie was. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach diese Serie sehr mag. Mhm. Auch wenn ich nicht jede Figur von der Serie mag, aber ja, die Raumstation, die hatte schon was. Also die könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen als physisches Modell. Ja, absolut. Also da... inklusive Defiant. Ja. Was man auch basteln könnte, ist natürlich der Borgwürfel. Ja. Weil er halt so... wobei der Borgwürfel, also nicht einfach nur einen Würfel ausdrucken, sondern tatsächlich hingehen und... wirklich mit diesen Aufbauten und so weiter. Vor allem, wenn man sich jetzt mal die TNG-Folge anguckt, der ist ja bis First Contact sahen die ja relativ anders aus. Also man sieht halt wirklich, dass die halt Kit-Bashing betrieben haben, als sie den Borgwürfel entworfen haben. Ja. Man sieht halt wirklich, wie sie hingegangen sind und haben sich wahrscheinlich alle möglichen Schlachtschiffmodelle im Sonderangebot gekauft. Die Dinger einfach zerstückelt und dann wild aneinander geklebt und daraus halt dann diesen sehr cool aussehenden Würfel gebaut. Den haben sie noch cool beleuchtet, also ja. Ja, also das ist ja tatsächlich über längere Zeit, also als tatsächlich noch Modelle gebaut worden sind. Ja, Star Trek ist ja berühmt dafür. Star Wars, meine ich. Also die sind wirklich gute Kunden im Spielzeuggeschäft gewesen und die haben gesagt, hier, gib mal her. Die Oberfläche vom Todesstern in Episode 4, also damals nur Star Wars, komplett Kitbashing. Ja. Also das ist auch eine schöne Methode. Ne? Genau, das ist also auch typisch für die Studios. Man wirft nie was weg. Man kann immer noch gebrauchen. Manchmal gibt's immer wunderbar von den Modellbauern. Gibt es da Geschichten, wie sie da irgendwie so halb durch den Müll des Studios irgendwie durch die Mülltonnen sich durchwühlen oder sowas und dann was finden und sagen, hey, guck mal, das ist super, das können wir jetzt nehmen. Ja, vor allem also über sowas, was sie in Deutschland gemacht haben, wo sie dann tatsächlich bei Raumpatrouille Orion ein Bügeleisen genommen haben, da lacht man ja im Prinzip in Hollywood drüber, weil in Hollywood nimmt man einfach das Blitzlicht von einem alten Fotografen, montiert halt den Reflektor ab und schon hat man Lukes Lichtschwert. Ja. Also. Es sei denn, man muss da Ausstattung für einen Arzt haben, dann kann man es auch mit dem Pfefferstreuer machen. Dann kann man es mit dem Pfefferstreuer machen. Oder man nimmt einen Star Wars Episode 1 Kommunikator, das war ein Damenrasierer. Ja. Da, also Liam Neeson redet tatsächlich in einen Damenrasierer in Episode 1. Ja gut, ich meine, wenn man die Enterprise mit dem Joystick fliegen kann. Oh, ich hasse sie bis heute für diese Szene. Ja, Product Placement ist was Schönes. Ich hasse sie bis heute für diese Szene, das darf nicht wahr sein. Mit einem Joystick. Vor allem nicht nur mit einem Joystick, sondern er dreht den Joystick nach links und die komplette Crew neigt sich auch nach links. Also, Leute. Ja, gut. Und ich dachte, die Szene, Donna Murphy den Kolibri zur Zeitlupe zwingen kann, Kraft ihrer Gedanken. Aber wie machst du das? Keine Fragen mehr. Ja. No more questions. Ja. Ja, wie bist du an das Lichtschwert gekommen? Ja, lange Geschichte, erzähle ich dir irgendwas später, ne? Ja, ist nie dazu gekommen. Nee. Musst du das Buch für lesen. Ja, genau. Also wie gesagt, Deep Space Nine fände ich eine schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wobei ich immer sagen muss, das ist das Schöne, so ein paar Designs, die werden einfach auch nie alt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ich baue mir nochmal einen schönen klingonischen D7-Kreuzer, bisschen Kittinger-Klasse. Kommt drauf an. Also ich muss halt sagen, diesen alten D7, den finde ich nicht so toll, weil die halt oben, ja ich weiß nicht, das Cockpit oben sieht aus wie der Kopf von Bender. Ja. Ja, ist halt so. Ja. Ja. Aber, ja. Also das wäre zum Beispiel noch sowas, wo ich sagen würde, das wäre noch sowas, was mir da Freude machen würde. Mhm. Ja. Jetzt mal ganz unabhängig von den ganzen anderen Serien. Ja, also... Oder Film. Also mir fallen einige... Komplette Nostromo oder so. Moment, die Nostromo oder die Raffinerie? Ja, beides, ne? Ach so, ich wollte nämlich sagen, weil die Nostromo hätten wir hier. Ja. Hast du sie gerade hier irgendwo gesehen oder wie kommst du da jetzt drauf? Ich bin nämlich lustigerweise gerade auf der Seite... Und hier kriegt man tatsächlich irgendwo die Nostromo. Aber also ich hatte, weil das eben dieser Unterschied ist. Deswegen sagte ich das gerade, machst du Nostromo oder machst du die Raffinerie? Ja. Ja. Weil die Nostromo wäre ja nicht das Problem, aber den. Also ich habe zum Beispiel als 3D-Modell alles noch, das ist mein privater Pile of Shame. Also erstmal die TOS Enterprise, dann habe ich noch den Interstellar Ranger. Dieses Ding, womit sie auf diesem Planeten diese riesen Tsunami-Welle da, die geht. Ach so. Im Film. Das Ding, das ist auch mit so einem TARS-Ding, also mit dem Interstellar-Obelisken, nicht Obelisken, Monolithen. Okay. Das wäre ja noch ganz nett. Ich meine, du kriegst auf der Seite auch die von dir angesprochenen Battlestar Galactica-Modelle. Mhm. In der neuen Fassung allerdings, glaube ich. Ja, und ein paar Franchises, die ich gar nicht kenne. Ne? Gut, ob ich jetzt die Lex unbedingt drucken muss. Es war eine geile Serie, aber... Ja, wobei, wenn ich da jetzt drüber gucke, wenn ich jetzt so schaue hier mit Icarus, also einmal inklusive Wasser drumherum für... Das sagt mir jetzt gar nichts, ne? Das ist Planet der Affen. Das ist Planet der Affen? Ja. Okay. Ja, vor allem, da würde ich mich halt jetzt fragen, wie drucke ich das Wasser, aber da brauche ich wahrscheinlich wieder einen Resin-Print dafür. Weil so genau, also so wunderbar transparent kriegt man das nämlich mit FDM, also mit so einer Spule nicht hin. Und das könnte natürlich was sein, wo jetzt die käuflichen Bausätze eine Zeit lang immer noch so ein bisschen den Vorsprung haben. Ja, weil die können halt wirklich 100% transparent drucken, weil es sind halt gegossene, gepresste Pressdruck oder wie funktioniert das? Ich weiß nicht. Also ist dann die Spritzguss? Spritzguss heißt nicht Pressdruck. Wie komme ich? Spritzguss, genau. Also so. Und bei den Maschinen, das ist natürlich super. Ja, da ist. Also, das ist eine ganz andere Nummer. Obwohl, wenn ich einen guten SLA-Drucker mir nehme und der super eingestellt ist, dann kriege ich schon verdammt gute Sachen hin. Also. Ja, ja. Also, dann, ich sag mal so, auf die Dauer, ganz klar wird es da schwierig. Ja. Aber. Für die nächste Zeit, also nur um jetzt die zu beruhigen, die jetzt schon wieder Angst haben, dass ihnen da sonst was verloren geht, wenn irgendwie jetzt die ganzen Sachen da kommen. Also bis das wirklich so weit ist, dass da bis jetzt wirklich sich gar keiner mehr was an Bausätzen kauft, sondern alle ja, nur noch selber machen. Da ist noch sehr, sehr viel. Da ist auch noch viel Luft, da ist auch noch viel Luft nach oben. Ganz viel Luft nach oben. Ich meine... Es ist natürlich irgendwo ein Rechenbeispiel. Ne? Also wenn ich jetzt hingehe und mir das Eagle-Moss-Modell kaufe, was halt riesengroß ist, es ist halt verdammt groß, verdammt detailliert und so weiter. Allerdings diesen Millennium Falcon, den man jetzt hier kriegt, der hat auch seinen Meter mal 71 Zentimeter mal 28. Und den kann ich mit komplettem Interieur, also wirklich mit komplettem Interieur kaufen. Also ich kann einen komplett ausgerüsteten und mit Innen- und Außenbereichen modellierten Millennium Falcon mir dann halt in die Bude drucken. Dass ich dann natürlich bis ins nächste Jahrtausend mit Drucken beschäftigt sind, ist klar. Bin, ist klar. Aber es ist halt was Eigenes. Ja. Gut, ich habe es mal zusammengezählt mit diesen ganzen Zusatzkits, landet man ungefähr bei $180. Ja, ja. Ist natürlich eine Hausnummer, ne? Und dann muss man es noch drucken. Dann muss man es noch drucken. Ja. Dann muss man auch immer ein bisschen gewappnet sein. Da kann auch mal was schiefgehen. Oh ja. Dann macht man das ein zweites Mal. Ja. Ja gut, man druckt ja nicht alles nochmal neu, ne? Also das ist ja. Man druckt nicht alles nochmal neu, aber ich sag mal, da ein Teil. Es ist, wie man das möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mir den Bausatz gekauft, ich baue den einmal komplett und so weiter, alles durch. Ja, warum nicht? Hier ist, sage ich jetzt mal... Ja, da mache ich mir persönlich immer Sorgen. Also wenn ich jetzt nicht wirklich ein Abo an und das wirklich durchziehe, ne, sondern halt mir sage, ja, ich kaufe das halt immer, ne, regelmäßig. Wobei, das geht ja auch. Mittlerweile machen sie es, glaube ich, nur noch über Abo-Modelle. Bei mir ist halt das Problem, weil dann kommt halt mal so, also die sagen halt, man kriegt halt immer alle 6 Wochen kriegt man irgendwie 2 Ausgaben, aber man weiß halt nicht, wie das jetzt läuft. Was sind bei denen 6 Wochen? Machen die das so, dass man dann irgendwie am Ende der 6 Wochen und die nächsten 2, 3 kommen dann eben dann am Anfang, dass man auf einen Schlag 6 Ausgaben hat, ne? Also das ist halt... Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, ich meine... Wie ist der Turnus? Ja, und ich sag mal so, der Punkt ist, wenn man es sich tatsächlich als Modellbausatz kauft, zum Beispiel, so komplett, wie wir geguckt haben, wie jetzt Revell, dann hast du deine Teile und dann kannst du gucken, dann kannst du das in deinem Tempo machen. Bei den anderen, da musst du erstmal mit den Teilen dann arbeiten, die du dann wieder bekommen hast und dann dauert das wieder eine Weile. Ja. Und je länger, sage ich mal, diese Zyklen sind, also je größer die Modelle sind, je mehr Teile es gibt und je mehr Ausgaben da sind, ja, was ist, wenn drei Ausgaben vor Ende irgendwie Schluss ist, weil kein Mensch das mehr haben will? Das passiert nicht. Also Das passiert zwar nicht, aber es gibt in Deutschland null, es ist ja schon seit meiner Kindheit gibt es diese Dinge und es ist noch nie passiert, dass sowas vorher eingestellt wurde. Richtig, ne? Also es ist noch nicht passiert, also das kann man denjenigen, die sich dafür interessieren, eben auch so sagen, dass es auch noch nie passiert. Der Punkt ist einfach, da muss man dann richtig in dem Sinne Zeit haben, als dass es da nicht darum gehen kann, innerhalb der nächsten vielleicht drei Wochen irgendwie so ein Modell zu haben, sondern das ist dann wirklich ein Langzeitprojekt, einfach weil man wartet, bis die Teile kommen. Ne? Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, also gerade bei diesen IGMOS-Dingern weiß ich es halt, also da gab es ja mal diesen DeLorean, den kann man auch immer noch kaufen. Den kann man aber am Stück kaufen. Ja. Und dann kostet er natürlich 1200 Euro. Ja. Knapp. Ja. Also jeder kann... Indem man halt alle 120 Ausgaben oder wie viele. Aber ich finde, aber ich meine, unabhängig davon, wo jetzt die Teile herkommen, ob jetzt so über so ein Abo-Modell mit Heft und immer ein paar Teilen oder man hat es sich irgendwie gedruckt und dann zusammengebaut oder eben, sag ich mal, einen Modellbausatz gekauft. Ich muss sagen, für mich unverändert. Ich finde, das ist eine schöne Art. Es hat was Beruhigendes. Man ist dann, ich sag mal, man schafft da ein bisschen was, dass man das halt so aufbaut. Es ist halt richtiges Abschalten. Also ich kenn's halt bei mir, weil du hast ja von mir, ich habe einen großen Pile of Shame von schon ausgedruckten Sachen, die ich noch nicht bemalt habe, von Sachen, die ich zwar schon gekauft habe, die ich noch nicht gemacht habe. Ich habe aber auch schon viel fertig gemacht. Zum Beispiel jetzt diesen Mandalorianer, den ich da angemalt hatte oder irgendwie einen Joker ausgedruckt oder, also ich habe schon sehr, sehr viel und es macht ein großer Teil vom Spaß ist auch, dass man an sich selber merkt, dass man sich verbessert. Ja. Na, also wenn man halt gewisse Techniken, die man am Anfang überhaupt nicht hinbekommen hat, so Drybrushen, also Trockenbürsten würde man es heute nennen. Ja. Ich konnte das am Anfang überhaupt nicht. Ich habe das nicht hinbekommen. Mittlerweile kriege ich es ganz gut hin. Mhm. Also ich habe so einen Sauron ausgedruckt, den habe ich eigentlich nur schwarz angemalt mit der Grundierung und dann habe ich damit silberne Farbe drüber gebürstet. Das war alles, was ich gemacht habe. Das Ding sieht geil aus. Ja. Definitiv. Also das ist, da hast du völlig recht. Ja. Wenn man sich dann anschaut, auch kommen die ersten Modelle und so weiter. Mhm. Deswegen macht man das teilweise auch zwei, dreimal. Ja. Dann hat man so die ersten Sachen, die man gebaut hat. Ja. Wenn man die später nochmal anschaut und dann denkt man, boah, da könnte man aber, ne? Jetzt nochmal. Also, zum Beispiel dieser Ed 209, das hat ewig gedauert, bis ich den mal fertig gemacht habe. Dann habe ich ihn zusammengebaut. Bin aber nie, weil der auch so groß war, wollte ich nicht anmalen. Den habe ich jetzt tatsächlich in klein nochmal ausgedruckt. Ja. Aber es gibt halt die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Also ich habe auch schon, ich bin ja in einer entsprechenden Gruppe, ich habe auch schon Leute gesehen, die sich aus Star Wars, ne, es fing eigentlich mit Star Trek an, aber ich komme immer auf Star Wars wahrscheinlich. Zumindest geht es heute nicht um Superhelden. die halt hingegangen sind und sich so ein Roger B, ach, wie heißen die nochmal, B1-Druide heißen die, glaube ich. Puh. Bildungslücke. Ich kann das nicht vertragen, wenn ich sowas nicht weiß. Na, warte mal. B1 Battle-Druide gekauft haben und die jetzt fröhlich dabei sind, das Ding in Originalgröße auszudrucken. Ja. Ich meine, das Modell kostet $24,99, wenn ich sowas aber in Originalgröße ausdrucke. Ja, ich denke mal so, was schätzen wir, wie viele Rollen wir haben werden, sagen wir mal 8, 9, 10? Auf jeden Fall genug, ja. Und 10 Rollen, da bist du schon mal mit 200 Euro dabei. Ja, aber das ist sozusagen dann deren Mission, wenn sie den dann fertig haben, wenn der dann da steht und so weiter. Wobei, für mich wäre jetzt die Frage, wo stelle ich mir den jetzt hin? Ja gut, aber es gut, ist, aber, also der Droide... aber wenn man ihn hat, ist wunderbar. Ich habe auch einmal gesehen, der hat angefangen, einen AT-ST, also Armor Transport Squad Trooper. Klar. Ich meine, da, wir haben jetzt immer von den Modellbausätzen gesprochen. Das gibt ja auch noch ganz andere Sachen, die man bauen kann und so weiter, die dann auch nicht unbedingt klein sind. Ja. Also, ich darf da mal an meine Krippe erinnern, ja, die ich mal gebaut habe. Zum Beispiel, ne? Ja. Und solche Sachen. Also völlig klar, wenn man Freude dran hat. Ich glaube, das Thema wird uns trotzdem immer noch weiter beschäftigen, auch in den nächsten Jahren. Wobei ich halt sagen muss, so einen Druiden, den könnte ich mir aber tatsächlich noch vorstellen. Der ist ja, da zeigt er halt irgendwas, aber man kann die so ausdrucken, dass man die Arme schon so einstellen kann, klar, wie man sie haben will. Klar. Das Ding stellst du dir, wenn du eine einigermaßen große Wohnzimmer hast, den kannst du dir in die Ecke stellen. Klar, ich meine, ein AT-AT, der dann irgendwann so groß ist wie ein Collie oder sowas. Ich mein, ja, das ist dann wieder was anderes. Das ist dann wieder was anderes. Gut, nee, es war nicht originalgröße, aber es war schon verdammt groß. Also da ist jemand hingegangen und hat halt einen AT-ST gebaut und ich glaube allein der Fußbereich war halt so groß wie ein Mensch. Ja, ja. Also das Ding, keine Ahnung, entweder ich habe so eine große Halle, ja, oder ich habe einen Garten oder sonst irgendwas. Ja, oder man baut es sich in klein, ja, und dann hat man genauso viel Freude dran, ja, wenn man noch ein bisschen Platz hat, noch vielleicht einen zweiten und dritten dazu zu stellen. Ja. Ja, um dann den Kampf um Horst dann eben nachzuspielen. Ja, da kommst du ja mit einem nicht aus. Nee, nee. Da musst du ja ein paar haben. Und dann musst du ein paar davon kaputt machen, weil... Ja, weil, ich sag mal, dann kann man Diorama machen. Das ist auch eine schöne Sache. Das Problem ist halt nur permanent diesen Schnee zu kühlen. Das wird richtig teuer. Ja gut, Spaß kostet. Spaß kostet. Was, ein gutes Schlusswort ist. So, jetzt haben wir nämlich fast wieder eine Stunde gemacht. Ja, 56 Minuten haben wir jetzt. Genau, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Thema. Ja, wir hoffen. Ja. Mal was anderes. Mal was anderes. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Ja. Wir sind erhältlich, also man kriegt die Geek-Plätzchen per RSS-Feed direkt. Mhm. Link auf unserem YouTube-Kanal. Oh ja. Auch unter jeder Folge drunter. Uns gibt es bei Spotify, bei Apple, bei Deezer, bei Google Podcast. Überall, wo man uns hören möchte, kann man uns auch hören. Und hinterlasst, wo ihr das könnt, ja, gerne Kommentare. Sagt uns, was ihr von diesem Podcast gehalten habt, was ihr von unseren anderen Themen gehalten habt. Falls euch irgendwelche Themen einfallen sollten, die ihr gerne mal haben möchtet. Immer hier rein in die Kommentare. Immer rein in die Kommentare. Wir wollen Kommentare. Wir wollen Kommentare. Alle. Alle. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Der Watchman. Ja, und der Somaniac. Adios. Tschüss. Geek-Plätzchen.